accensioni nella vita politica e culturale tedesca in Italia e viceversa. Bitte sehr. Herzlichen Dank, sehr verehrte Damen und Herren. Ich präzisiere mein Thema etwas. Ich spreche über die erste Phase des deutschen Kulturkampfes in der italienischen öffentlichen Meinung. Wie Sie wissen, unterscheiden wir zwischen historischen Fakten und der Reflexion über die Fakten. Jetzt also die Reflexion, das Nachdenken über die Hintergründe, nicht heute, sondern damals. Und wenn wir uns heute, wie unsere Diskussionen zeigen, über vieles uneinig sind, etwa über die eigentlichen Beweggründe Bismarcks, so brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Italiener vor mehr als 100 Jahren zu den verschiedensten Deutungen kamen, wenn sie den Kulturkampf betrachteten. Im Übrigen liegt nahe, dass in einem Land, das seit 1870-71 verstärkt nach Deutschland blickte und dort Vorbilder suchte, das zugleich Probleme mit der Kirche hatte, bei der Betrachtung des deutschen Kulturkampfes vor allem die Frage eine Rolle spielte, ob die deutsche Kirchenpolitik für Italien modellhaft sein könne oder nicht. Doch bevor ich jetzt ins Einzelne gehe, zunächst, was ist gemeint, wenn ich von der öffentlichen Meinung spreche? Ich meine das ganze Meinungsspektrum der verschiedenen politischen, weltanschaulichen und was in Italien nicht zu vergessen ist, regionalen Gruppierungen, ich sage nicht Parteien, angefangen von der staatstragenden liberalen historischen Rechten, der Erbin des monarchischen Kompromisses von 48, der Erbin Cavours, auch in der Kirchenfrage, wo wenigstens für einen Großteil der Rechten noch immer das Wort Cavours von der freien Kirche im freien Staat galt, hin zu der historischen Linken, die auch parlamentarische Verantwortung übernommen hatte, aber sich stärker noch der Revolution verpflichtet wusste, auch der Aufklärung, später dem Positivismus, bis hin zu den außerparlamentarischen Gruppierungen am äußersten linken Rand, zum Partito d'Azione, zu den Radikaldemokraten, den Republikanern, auch sie in Opposition zur Kirche. Eine konservative Partei am rechten Rand gibt es in Italien nicht. Doch gibt es selbstverständlich die von der vatikannahen Presse vertretene öffentliche Meinung der italienischen Katholiken. Es gibt die katholische Opposition. Innerhalb des aufgezeigten Schemas wären jetzt noch viele einzelne Varianten aufzuzeigen, etwa bei der Rechten, ich erinnere an die Ricasoli nahestehende Gruppe, um die in Florenz erscheinende Nazione, auch Destra Dissidenta genannt, die stark kirchenpolitisch interessiert war, oder auch an eine kleine, nach 1871 auftretende, äußerst kämpferische, antiklerikale, prodeutsche rechte Gruppierung um die römische Zeitung La Libertà unter Eduardo Arbib. Damit sind wir bei einer weiteren Frage, die vorgängig zu beantworten ist. Wie standen diese einzelnen Gruppierungen zu Deutschland? Die Vermutung, dass die historische liberale Rechte deutschfreundlich eingestellt gewesen sein müsste, bestätigt sich nicht. Nicht, ob einer links- oder rechtsstand, entschied darüber, ob man germanophil oder germanophob war, sondern entscheidend war der Aspekt, unter dem das politische Deutschland gesehen wurde. War es mehr die Regierung oder das Volk, mehr die Einheit oder die Freiheit, mehr die Innen- oder die Außenpolitik? Und so war gerade die äußerste liberale Rechte, die sich noch immer an Cavour orientierte, wie dieser weit mehr Frankreich und dem englischen Parlamentarismus verpflichtet als etwa einem konservativen Preußen-Deutschland. Sie wandte sich unter Federführung des liberal-konservativen ehemaligen Schüler Manzonis und Rosminis, Ruggero Bongi, gegen die deutsche Kirchenpolitik. Während zum anderen die starke linke Gruppierung um den späteren Regierungschef und Bewunderer Bismarcks Crispi und die Zeitung La Riforma vor offensichtlich autoritären Strukturen in Preußen und Deutschland die Augen schloss und das angebliche freiheitliche, der Wissenschaft verpflichtete Deutschland und seinen Kirchenkampf bewunderte. Ähnliches gilt selbst von traditionell frankreichfreundlichen radikal-demokratischen Gruppierungen, bis hin zu Garibaldi. Bei diesen findet man häufig die Vorstellungen von Deutschland als Träger der Befreiung seit den Tagen Luthers. Auch wenn die faktische deutsche Politik zur gleichen Zeit dynastisch und reaktionär bezeichnet wird. Ich komme zum Hauptteil meiner Untersuchung. Wie beurteilten die einzelnen italienischen Gruppierungen den deutschen Kulturkampf? Zunächst zu der Deutschland eher kritisch gegenüberstehenden Rechten. Schwerpunkt war hier die Zurückweisung des deutschen Kirchenkampfes als Vorbild für Italien. Als tieferer Grund wird der deutsche Staatsbegriff genannt. Dazu im Einzelnen. Wenn Bismarck gehofft hatte, in Italien einen engen Verbündeten in seinem Kirchenkampf zu finden, so gingen seine Erwartungen nicht in Erfüllung. Zwar zeigte sich Außenminister Visconti Venosta im Mai 1872 beeindruckt von dem Vorgehen der deutschen Regierung gegen die klerikale Opposition, die in Widerspruch stand zu früheren Äußerungen Preußens in der römischen Frage. Er begrüßte den Kampf gegen den gemeinsamen Gegner als Band, das die beiden Staaten eng verknüpfe. Doch im gleichen Moment brachte er zum Ausdruck, dass Italien die Auseinandersetzung in anderer Weise führe als Deutschland. Nicht nur die Methodenfrage spielte dabei eine Rolle. Sämtliche Regierungen der Rechten stellten sich stets auf den Boden des geltenden Rechts, beobachteten strikt die Einhaltung des Garantiegesetzes von 1871. Vielmehr sprach Visconti Venosta bereits damals den fundamentalen Unterschied in der jeweiligen Behandlung der Kirche an. Ich zitiere: dass die Deutschen in der kirchlichen Frage das Staatsprinzip über die Kirche stellen wollen, während Italien bisher diese schwierige Frage durch die Trennung der Kirche vom Staat zu lösen gesucht habe. Das Wort Cavours von der freien Kirche im freien Staate sei wegweisend für die Kirchenpolitik Italiens. Sprecher der Rechten in Kirchensachen wurde in diesen Jahren Ruggero Bongi. Ein Mann, der die deutsche Kultur bewunderte, auch große Sympathie für Döllinger und den Altkatholizismus hatte, aber einer der schärfsten Gegner des neuen, in seinen Augen militaristischen, despotischen, mittelalterlichen Deutschen Reiches war. Wie im Parlament, so machte er sich auch in zahlreichen Artikeln in der Mailänder Perseveranza, deren Direktor er war, und in der angesehenen Zeitschrift Nuova Antologia für eine konziliatorische Haltung gegenüber der Kirche stark. Die Jesuitengesetzgebung in Deutschland hat Bongi sehr kritisch aufgenommen. In einer vielbeachteten Rede am 14. Mai 1873 in der Kammer wandte er sich gegen den in Deutschland geführten Kulturkampf. Es sind bald darauf auch im Druck erschienen, ich glaube, es ist Papi Frati Ere Discorsi Tre. In der Presse führte er aus, so sehr die päpstliche Politik nicht immer klug gewesen sei und so unklug die Haltung des Zentrums in der römischen Frage und in anderen Punkten sei, das Jesuitengesetz gehe über eine angemessene Verteidigung hinaus, obwohl die offene Konfrontation mit der katholischen Kirche, die die Nationalliberalen mit Bismarck zusammengeführt habe, Erfolg verspreche. Die Deutschen möchten sich an die irische Geschichte erinnern. Auf jeden Fall werde der neue Krieg länger dauern als die Kriege von 66 und 70, 71. Denn Gewaltanwendung habe noch immer die Widerstandskraft der Katholiken gestärkt. Später kommt Bongi immer wieder auf dieses Thema zurück. Teilweise in heftiger Auseinandersetzung mit deutschen Blättern. Er hatte sich als katholischer Liberaler und Schüler Manzonis vom deutschen Kirchenkampf einen wirklichen Kulturkampf erhofft, einen Kampf um die Kultur, eine Auseinandersetzung, die nicht wie in Italien auf politischer Ebene stehen bleibe, sondern auf geistigem Gebiet geführt werde und schließlich einer erneuerten Kirche selbst zugute käme, von da auch seine Sympathien zum Altkatholizismus und Döllinger. Es schien ihm in einem Kampf um Ideen, wie er den Kulturkampf versteht, ein großes Unrecht, die Gewissen gewaltsam zu unterdrücken. Bonnke schreibt: Wir bewundern Döllinger, jenen erlesenen Geist, der an die milde Festigkeit Melanchthons erinnert. Aber wir bedauern zutiefst, dass hauptsächlich durch Bismarck in Deutschland eine Politik zum Zuge kam, welche die freie Entfaltung seiner Reformbewegung eher behinderte als förderte. Damit ist die Grundhaltung ausgesprochen, von der aus Bonnke und die Perseveranza den deutschen Kulturkampf beurteilten. Die deutsche Staatsauffassung steht im Mittelpunkt der Kritik. Ja, Bonnke ist überzeugt, mit ihrer Staatsidee und den daraus entspringenden Kirchengesetzen würden die deutschen Liberalen die dem Staat gesetzten Grenzen überschreiten. Ein moderner Staat könne nicht durch Gesetze gegen Glaubensüberzeugungen vorgehen. Und Liberalismus bestehe nicht in der Herrschaft einer Gruppe über andere, sondern in der freien Entfaltung aller Kräfte der Gesellschaft. Mit der zunehmenden Verschärfung des deutschen Kirchenkampfes treten bei Bonnke neben solchen grundsätzlichen Überlegungen die einzelnen Kulturkampfmaßnahmen in den Vordergrund. Nicht nur, dass er die gewaltsamen Maßnahmen ablehnt, er bestreitet auch deren Wirksamkeit. Vor allem aber sei die deutsche Politik schon deswegen ungeeignet für Italien. Exzesse des Klerus dürften nicht durch Exzesse des Staates beantwortet werden. Die Geschichte habe die Unwirksamkeit eines solchen Vorgehens bewiesen. Entschieden weist Bonnke auch jede Einmischung Deutschlands in die italienische Kirchenpolitik zurück. Das hat ja Bismarck versucht, sehr massiv. In Italien gelte nicht das deutsche Staatskirchenrecht und die Tyrannis des Staates, sondern, er wiederholt es noch einmal, der Grundsatz Cavours. Mäßigung und Milde zu einer friedlichen Lösung in Italien. Wenn Bonnke trotzdem dem deutschen Kirchenkampf auch positive Züge abgewinnt, so nicht wegen der kirchenpolitischen Maßnahmen, sondern wegen dem, was er den eigentlichen Kulturkampf nennt, der sich auf der Ebene der Geister und der Gewissen abspiele. Gewiss mögen in Deutschland laut gewordene Erinnerungen an den Gegensatz zwischen Kirche und Imperium und der Ruf nach einer neuen Reformation als Schlachtgeschrei zu verstehen sein, aber es bestehe kein Zweifel, dass es um tiefere Auseinandersetzungen gehe, die über die Politik hinausreichen. Soweit Bonnke. Ich bringe jetzt noch einen anderen Fachmann, der der Rechten zuzuordnen ist, ein sehr guter Deutschlandkenner, Boglietti, der Zwiefel in der Nuova Antologia geschrieben hat. Eine Analyse des Verhältnisses Kirche-Staat in Deutschland aus dem Jahre 1875 sucht, den deutschen Kirchenkampf in einen größeren politischen Rahmen zu stellen. Boglietti ist der Ansicht, es gehe gar nicht darum, einen irgendwie gearteten Modellcharakter der preußisch-deutschen Kirchenpolitik für Italien zurückzuweisen, sondern es gehe in erster Linie sogar darum, die negativen Auswirkungen auf Deutschland selbst aufzuzeigen. Wobei er sich intensiv mit dem Verhältnis der deutschen Parteien zum Staat befasst. Auch bei ihm steht im Mittelpunkt der preußisch-deutsche Staatsbegriff. Boglietti nimmt das Wort Bismarcks und Falks von Deutschland als einem evangelischen Kaiserreich ernst. Aber er ist auch überzeugt, dass der eigentliche Grund des Kulturkampfes nicht eine Auseinandersetzung zwischen den Konfessionen ist. Er schreibt: La ragione di quella politica si deve essenzialmente ricercare nel concetto ideale dello Stato, che nacque in Prussia fin dal principio del presente secolo. Nach dieser Auffassung sei der Staat ein Organismus, dessen Lebensprinzip die von der Regierung interpretierten Gesetze seien. Eine solche Vorstellung lasse keine vom Staat verschiedene Gesellschaft und auch keine wirklichen Parteien zu. Alle Interessengegensätze seien aufgehoben in der organischen Einheit des Staates, dem das Volk genauso wie die Regierung und der König zu dienen hätten. Die Gründung einer wirklich konstitutionellen konservativen Partei sei zum Scheitern verurteilt. Bemerkenswert ist nicht nur, dass Poglietti aufgrund solcher Überlegungen zu dem Schluss kommt, die Formierung des Zentrums als einer Partei, die mit parlamentarischen Methoden ihre Ziele verfechte und sich damit gegen die preußische Staatsauffassung stelle, sei der eigentliche Grund für Bismarcks scharfes Vorgehen im Kirchenkampf. Bedeutend ist auch sein Hinweis auf die je verschiedene Art, wie der Kulturkampf in Preußen und in Bayern geführt wurde und die damit verbundenen Überlegungen zum Verhältnis Preußens zu den übrigen Gliedstaaten des Reiches. Poglietti stellt fest, dem Vorgehen Bayerns habe von Anfang an die Aggressivität Preußens gefehlt. Den Grund sieht er darin, dass in Bayern und ähnlich in den übrigen Südstaaten sich niemals die preußische Staatsauffassung herausgebildet habe. Im Gegensatz zu Preußen hätten in Bayern die Parteien von den Demokraten bis zu den Klerikalen stets eine bedeutende Rolle gespielt und auch der Eintritt ins Reich habe im Grunde daran nicht viel geändert. Aufgrund der verschiedenen politischen, sozialen, religiösen Bedingungen bestehe der Antagonismus Bayerns und Süddeutschlands zu Preußen weiter. Die eigentliche Gefahr für Deutschland liege in der einseitigen preußischen Staatsauffassung und dem Willen der Nationalliberalen, Deutschland zu verpreußen und zur Militärmonarchie zu machen. An die Stelle der Trennung von Kirche und Staat, einer beschränkten Versammlungsfreiheit, der Freiheit der Lehre und einer Verkürzung des Militärdienstes sollten nach dem Willen der Nationalliberalen die Suprematie des Staates, die Unterdrückung der katholischen Vereine, der staatliche Religionsunterricht und die Stärkung des Heeres treten. Solche Politik habe nicht nur die Bayerische Patriotenpartei zu ihren Gegnern, sondern auch süddeutsche Liberale. Noch eine vereinzelte Stimme aus Neapel vom neapolitanischen Provinzialismus, von De Zerbi, dem Redakteur, Direktor des Piccolo. Er bringt eine schöne Gegenüberstellung des deutschen und italienischen Staatsbegriffes. Beim deutschen Staatsbegriff dreht sich alles um die Autorität, bei uns um die Freiheit. Die Vollendung des deutschen Staates ist die Uniformität, die Vollendung unseres Staates ist die Entfaltung der Verschiedenheit und jeder Freiheit, soweit sie mit der Gesellschaftsordnung vereinbar ist. Nach dem deutschen Staatsbegriff ist die Kirche eine Funktion des Staates. Nach unserer Auffassung ist die Kirche eine Funktion der Gesellschaft. Solange sie nicht die Normen der Gesellschaft verletzt, hat sie das Recht, sich frei im Staate zu entfalten. Ich komme nun zu einer zweiten Gruppierung. Es sind jene Leute, die Deutschland und seinen Kulturkampf als vorbildhaft betrachten. Es sind nicht nur Männer der deutschfreundlichen Linken, sondern auch einige rechte Gruppierungen, einige Einzelpersonen, denen gemeinsam ist, dass sie mit einem ausgeprägten Antiklerikalismus Hochschätzung für eine aufgeklärte deutsche Kultur und Wissenschaft verbinden und überzeugt sind, Deutschland habe eine geschichtliche Sendung im Kampf für Kultur und Zivilisation. Es sind also viele Leute auch, die vom Hegel herkommen. An den Anfang stelle ich einen Mann, der nach dem Urteil Treitschkes nicht mehr viel gemeinsam hat mit den italienischen Altliberalen, sondern der bei seinen Studien in Deutschland nationalliberales Denken in sich aufgenommen habe, den Juristen, den Staatsrechtler Guido Padeletti. In einem langen Artikel über die katholische Kirche in Preußen sucht Padeletti seine Landsleute über die historischen Ursachen des deutschen Kulturkampfes aufzuklären. Auch Padeletti hob die Rolle des preußischen Staatsverständnisses hervor, aber er ist voll Anerkennung für den deutschen Staatsbegriff. Lo Stato Prussiano fu dalle Reforme di Stein e di Hardenberg in poi lo Stato moderno forse il più solidamente ordinato di tutta l'Europa, in cui il sentimento dei doveri e dei diritti pubblici era più vivo che altrove. Allerdings sei diesem starken Staat auch immer eine starke katholische Kirche gegenübergestanden. Der Ultramontanismus sei seit Görres und im Jahr 1837 zu einer Macht neben dem Staat, gegen den Staat und im Staat geworden. Die Einführung einer katholischen Sektion im preußischen Kultusministerium habe das Ziel, den Katholizismus in geordnete Bahnen zu leiten, nicht erreicht, sondern die Macht des Klerus gestärkt. Auch andere Formen, die Kirche zu zügeln, hätten sich als unfruchtbar erwiesen. Wer das Wohl des Staates im Auge habe, für den bleibe gar kein anderer Weg, als dem Staat das Recht zuzuerkennen, ohne Rücksicht auf ausländische Autoritäten, durch Gesetze die Angelegenheiten der Kirche zu regeln. Wenn jedoch jemand glaube, eine bessere Lösung sei die Trennung der Kirche vom Staat, so verfalle er angesichts der Tendenzen des deutschen Episkopats gegen den modernen Staat in eine gefährliche Utopie. Dies habe auch Cavour mit seinem Wort von der freien Kirche im freien Staat nicht gemeint. Vielmehr sei diese Formel im Hinblick auf eine ganz andere politische Situation gesprochen und gelte nicht für Deutschland. Ja. Ich bringe noch eine andere Stimme aus diesem Lager. Es ist einer der wenigen italienischen Anhänger des Altkatholizismus, Carlo Guerrieri Gonzaga. Er nahm auch an einem altkatholischen Kongress in Freiburg teil. Er sieht alles sehr ideal. Wer der Glaube, Deutschland sei immer noch wie zur Zeit der Reformation in zwei feindliche religiöse Lager gespalten, habe eine chimärische Vorstellung von dem deutschen Volk und seiner Kultur und Literatur und seiner Wissenschaft, dies fern sei von jeder dogmatischen und sektiererischen Gesinnung. Auch bei den preußischen Katholiken habe früher der Geist des Friedens und der Toleranz geherrscht. Auch bei den preußischen Bischöfen, ja beim Vatikanischen Konzil, seien sie zum Großteil gegen die Unfehlbarkeit gewesen. Nach der Gründung des Deutschen Reiches aber sei es zur Verschwörung gekommen. Auch die Bischöfe hätten sich auf Befehl des Papstes gegen die Idee der Einheit und Freiheit gewandt, die in Bismarck und dem Kaiser verkörpert war. Als sich Bismarck, ich zitiere, vereint mit der liberalen öffentlichen Meinung von David Strauss bis Döllinger, der Verschwörung gegen das Vaterland entgegenstellte und das Sentimento Patriotico, eine katholische Kirche ohne Papst, ins Leben rief, hätten die Bischöfe und die Zentrumspartei dem Volke beigebracht, bei der Sache des Papstes gehe es um eine Glaubensfrage. Die nationalliberale Partei habe sich aber nicht irre machen lassen und packe jetzt die Kirchenfrage, die eine politische Frage sei, energisch an. Dieser Artikel Guerrieri Gonzagas erschien 1875 in der Libertà Eduardo Arbibs, die als Sammelpunkt antiklerikaler und deutschfreundlicher Kräfte in der italienischen Rechten gelten kann. Dies wird besonders deutlich, als 1875 nach der päpstlichen Enzyklika Quod Nunquam der deutsche Kulturkampf seinen Höhepunkt erreichte. Das Blatt schrieb damals: Wer glaube, dass der deutsche Staat nicht energisch antworten werde, kenne Deutschland schlecht. Die deutsche Regierung werde in ihrer Azione Patriotica e Civiliatrice fortschreiten, wie sie dies schon seit 3 Jahren in Politik und Gesetzgebung getan haben, zur Verteidigung der Gewissensfreiheit, des Staates und des Vaterlandes. Deutschland bleibe noch immer das Land der Gedankenfreiheit und der starken Taten. Ja. Ich komme nun kurz noch zur parlamentarischen Linken. Auch sie sah natürlich im deutschen Kulturkampf ein Vorbild für Italien. Hauptgegner ist ihr das deutsche Zentrum. So hat der Diritto, eine der wichtigsten Zeitungen dieser Gruppe, noch bevor in deutschen Blättern von der Verbindung der Roten mit der Schwarzen Internationalen die Rede war, die klerikale Partei in Deutschland, das Zentrum, als die eigentlichen Kommunisten bezeichnet. Das im August 1871 in der Germania veröffentlichte Wirtschaftsprogramm der Zentrumspartei, das nach Meinung des Diritto alle Häupter der Internationalen hätten unterschreiben können, ist im Blatte der Beweis dafür, dass die Kirche in Deutschland in vollem Einverständnis mit dem Sozialismus voranschreitet. Umso freudiger wird jede Aktion begrüßt, die die Verbindung der Schwarzen mit der Roten Internationale verhindert. Also die Linke stellt sich natürlich auch voll hinter das deutsche Vorgehen und gegen die deutsche Staatsauffassung. Ihr erscheint der Kampf des Ultramontanismus geradezu als Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen, dem Fortschritt und dem Syllabus, der Freiheit und der Kultur. Doch der Kultur wird die Zukunft gehören. Auch die extreme garibaldianische Linke, die Radikalen, die sich nach Sedan Frankreich zugewandt hatten, stimmten seit 1873 wieder in das Lob für den deutschen Kulturkampf ein, wie ein Blick in ihre Zeitschrift Die römische Kapitale zeigt. Der Enttäuschung über das ultramontan gewordene Frankreich entspricht das Lob für die fortschrittliche Politik Bismarcks gegen wörtlich die Schwarze Partei. Der italienischen Regierung, die zur Allianz mit Deutschland gegen Rom und Frankreich aufgefordert wird, stellt das Blatt die entschiedene Sprache des deutschen Kaisers in seinem Brief an den Papst vom 3. September 1873 vor Augen. Questo è parlare da uomo, da regitore di popoli, che si rispettano. Und fügt hinzu, Deutschland sei Italien 3 Jahrhunderte voraus. Unsere Väter hatten nicht die Kraft, sich vom päpstlichen Joch zu befreien, als Luther es in Deutschland zerbrach. So müssen wir die Konsequenzen unserer Schwäche tragen. In der Folgezeit wird das Blatt nicht müde, die italienische Politik der Conciliazione zu tadeln und lobt das Vorbild Deutschlands. Zum Schluss ein Zitat aus der weit links stehenden Rivista Europea. Die unergründliche und tiefsinnige deutsche Nation ist von der Natur in das Herz Europas gesetzt, dessen Pulsschlag zu überwachen. Wie es einst im Kampf gegen das Rom der Quiriten den Völkern das Signal zur Erhebung gegeben hat, wie es sich mit seinen Kaisern gegen die weltliche Macht der Päpste erhob und mit Luther gegen deren geistliche Gewalt, so fährt Deutschland fort in seinem Kampf für die Kultur und befreit die menschliche Persönlichkeit aus göttlichen Einschnürungen. Ich komme zu einem dritten großen Punkt, zu einem letzten großen Punkt, die katholische Presse. Dass die katholische Presse Italiens den preußisch-deutschen Kulturkampf vorbehaltlos verurteilte, ist selbstverständlich. Auch verwundert nicht, dass die Beschäftigung mit Deutschland in der italienischen Kirchenpresse einen weitaus größeren Raum einnimmt als in den übrigen Presseorganen. Da praktisch keine Zensur erfolgte, konnte die vatikanfreundliche Presse Italiens zu dem Medium werden, über das die katholische Kirche ihren Verteidigungskampf führte. Ich müsste nun die einzelnen Presseorgane anführen, aber das dauert zu lang. Ich gehe gleich in die Sache. Was auffällt, ist die Tatsache, dass auch in den härtesten Phasen des Kulturkampfes Deutschland im Vergleich zu Italien die bessere Benotung erfährt. Der Verlust des Kirchenstaates wog mehr als der Kirchenkampf in Deutschland. Es hatte auch relativ lange gedauert, bis man katholischerseits in Italien den neuen Kurs Bismarcks überhaupt wahrhaben wollte. Und noch mitten im Kulturkampf war man der Überzeugung, es könne ja jederzeit enden. Bismarck sei der große Opportunist und er könne zur Einsicht gelangen, dass er nur den katholischen Widerstand wecke. Der Unterschied zwischen Italien und Deutschland sei der, dass Italien wegen der römischen Frage wesentlich kirchenfeindlich sei, während Deutschland jederzeit den Kirchenkampf beenden könne, ohne sich selbst aufgeben zu müssen. Die deutschen Katholiken würden dann die besten und treuesten Untertanen sein. Auch der Gedanke, dass Italien in der Revolution gründe, Preußen Deutschland aber in alten göttlichen Ordnungen, kommt immer wieder. Auch wenn man das deutsche Kaisertum je länger je mehr zum Zäsarismus entartet sieht. Auch war man überzeugt, dass das deutsche Reich auf wackeligen Beinen stehe und der Antagonismus zwischen Nord und Süd, zwischen Bayern, dem katholischen Bayern und protestantischen Preußen fortdauerte. So schon deswegen müsse die deutsche Regierung einlenken. Im Übrigen habe die katholische Kirche immer den längeren Atem bewiesen, gegen alle Gegner von Nero über die Diokletian und Julian zu Barbarossa, zu Napoleon dem I. und schließlich Napoleon dem III., dem Lehrmeister Bismarcks. Die Kirche habe überdauert. All dies hinderte die vatikannahe italienische Presse nicht, mit aller Schärfe gegen die Hauptverantwortlichen des deutschen Kulturkampfes zu wettern, etwa vor allem gegen Bismarck, più intollerante di Satana. Corifeo della incredulità, ebro della forza materiale, und auch gegen Lutz und Falk. Nach einigem Zögern auch gegen Wilhelm I., der eigentlich wie Diokletian ein ehrenwerter Mann sei, aber wie einst Diokletian in Galerius in Bismarck seinen bösen Geist gefunden habe. Mehr noch verantwortlich als Bismarck erscheinen allerdings die Nationalliberalen, denen sich Bismarck in die Arme geworfen hat. Verantwortlich erscheint auch die deutsche Wissenschaft, von Kant bis Hegel, bis zu den nationalkirchlichen Bestrebungen der von Bismarck in den Dienst genommenen Altkatholiken und zum Materialismus und Positivismus Virchows. Jene deutsche Wissenschaft, die ihre Wurzeln in der Auflehnung der Reformation hat und im Rassen- und Geistesstolz der Deutschen. Produkt dieser deutschen Wissenschaft sei der omnipotente hegelianische preußisch-deutsche Staat, dessen Gesetze zur Quellen allen Rechts werden. Sei die Statulatria più pura, wo der einzelne Mensch nichts gelte und wo kein Platz für eine vom Staat verschiedene Kirche sei. Dies sei wohl für den Protestantismus mit seinem Sum-Episkopat des Königs vollziehbar, nie aber könne der preußische König, wie dies Bismarck wolle, ein Papa Laico der Katholiken sein. So bleibe nur die Möglichkeit, im Namen des Gottstaates die katholische Kirche zu vernichten, um so Deutschland zum Herrn der Welt machen zu können. Dass die Katholiken vorab der Episkopat an der Spitze Ketteler von der katholischen italienischen Presse gelobt werden, braucht man kaum weiter auszuführen. Wenn man allerdings hohe Elogien auf das deutsche Zentrum erwartet, ist man enttäuscht. Lediglich 1871 befasst sich die katholische italienische Presse intensiv mit der katholischen Partei im preußischen Parlament. Ja, der Osservatore Romano bringt in mehreren Folgen die Kommentierung eines langen Artikels Reichensbergers aus der Brüsseler Revue Générale, um die wirklichen Tendenzen in Deutschland vorzustellen. Empört wird von den katholischen Blättern vor allem die Gleichstellung der Schwarzen mit der Roten Internationale zurückgewiesen. Aber es fällt auf, dass bereits 1872 das Interesse am Zentrum in der katholischen Tagespresse stark zurücktritt, auch wenn auf die Wahlerfolge in China gewiesen wird und die Germania zitiert wird. Ich komme auf einige besonders prägnante Aussagen in diesem Kampf. Verschiedentlich wird in der katholischen Presse eine Gegenüberstellung der lateinischen und deutschen Kultur gebracht, der Unvereinbarkeit beider Kulturen. Deutschland könne nie zum Vorbild Italiens werden. Auf der anderen Seite wird dann wieder die Analogie der Entwicklungen in beiden Ländern betont. Vor allem die Analogie zwischen Bismarck und Cavour, zwischen Preußen und Piemont. Il Piemonte fece in Italia ciò che la Prussia in Germania. Wie Piemont im äußersten Norden Italien, so liege Preußen im äußersten Norden Deutschland. Und so wenig die Piemontesen Italiener seien, so wenig seien die Preußen Deutsche. Beide Gebiete seien aus kleinen Anfängen entstanden, beide hätten die gleichen Methoden der Annexion angewandt und die anderen Länder sich unterworfen. Sowohl Cavour wie Bismarck seien Schüler Napoleons III. Und hätten unehrenhafte Bündnisse abgeschlossen. Für beide gelte in der Politik nicht die Moral, sondern die Macht und der Erfolg. Beide seien Anhänger Machiavellis. Beide hätten die gleichen Irrtümer begangen. Cavour, als er sich für die Hauptstadt Rom erklärte, Bismarck, als er Elsass und Lothringen annektierte und mehr noch, als er den Kampf gegen die Kirche eröffnete. Allerdings gehe Bismarck im Kampf gegen die Kirche weiter als Cavour. Dieser habe die Kirche nicht völlig aus dem öffentlichen Leben verbannt. Bismarck dagegen habe im Verein mit den Freimaurern einen tödlichen Kampf gegen die Kirche begonnen. Ich gehe ganz kurz noch auf die Anfänge des Kulturkampfendes und des Echo in der italienischen Presse ein. Seit Ende 1877 mehrten sich die Berichte in der Presse, die von dem Einlenken Deutschlands im Kulturkampf berichteten und über die Konsequenzen für Italien nachdachten. Dabei fanden sich jene Gruppierungen der Rechten bestätigt, die schon immer die deutsche Kirchenpolitik für verfehlt ansahen. Zwar war man überzeugt, der deutsche Staat werde auch in seiner Kirchenpolitik niemals auf seine oberste Souveränität verzichten, denn auf ihr beruhe Deutschlands Größe und Kultur. Doch schon bald schrieb die Perseveranza, Bismarck habe sich zur italienischen Politik bekehrt. Auch die rechtsgerichtete Opinione stellte mit Genugtuung wiederholt fest, der Traum der italienischen Linken von Bismarck als dem neuen befreienden Luther sei ausgeträumt. Dieser lasse sich allein vom Interesse seines Landes leiten. Ob er für oder gegen den Papst und die Kirche sei, immer seien politische und nicht religiöse Motive ausschlaggebend. Man sprach von praktischer Politik, die nichts mit Grundsätzen zu tun habe. Wenn Bismarck Konzessionen mache, so zeige dies nur, dass er als wirklich großer Politiker neue Gegebenheiten richtig beurteile. Die italienische Linke, wenigstens soweit sie Crispi nahestand und in Bismarck, wie das immer wieder kommt, einen neuen Luther gesehen hätte, war zutiefst enttäuscht. Ihre Presse rätselte, war es nur Taktik, um das Zentrum zu gewinnen? War es ein Zwischenspiel? Oder bewies Deutschland mit seiner Vatikanpolitik endgültig, dass es auf die Seite der Reaktion übergegangen war? Vor allem als dann feststand, dass Bismarck wieder einen Botschafter zum Vatikan schicken würde, schien es sicher, dass Deutschland einen Botschafter zum Vatikan schicken würde, schien es sicher, dass Bismarck bereits nach Canossa gegangen sei. Im November 1881 brachte dann schließlich eine Meldung aus Deutschland die italienische Linke vollends in Aufregung. Die offiziöse Berliner Post überbot alles, was in den letzten Monaten und Jahren zur Verärgerung vieler italienischer linker Liberaler in Deutschland zu lesen war. Dem Papst wurde von dem Blatt allen Ernstes angeboten, er möge im Interesse der katholischen Kirche seinen Sitz von Rom nach Fulda verlegen. Zu fragen bleibt noch, wie reagierten die vor allem Betroffenen, wie reagierten Katholiken, wie reagierte der Vatikan? Soweit es sich um die offiziöse Vatikanpresse handelte, gelassen und mit gedämpfter Hoffnung. Die Civiltà Cattolica behandelte in zahlreichen Beiträgen die Annäherung Deutschlands in den Heiligen Stuhl und stellte mit Befriedigung die Besserung der Lage fest. Alle Auslassungen von dieser Seite gegenüber den Deutschen und deren Unsittlichkeit, wir finden sie noch 1876 in der Civiltà Cattolica, sind jetzt vergessen. Wenn die römischen Jesuiten sich abfällig und etwas schadenfroh äußern, dann über das liberale Italien, das von der Entwicklung in Deutschland völlig überrascht ist. Ich komme zum Schluss. So vielfältig die Beurteilung des deutschen Kulturkampfes durch die Gruppierungen im neuen italienischen Staat ist, so lässt sich grundsätzlich eines feststellen. Das Urteil entspricht weithin der jeweiligen Stellung zu Deutschland oder besser zum neuen Deutschen Reich von 1871. Dort, wo dieses Reich voll bejaht wird, wird auch der Kulturkampf bejaht. Diese Gruppen, ob sie nun der Rechten oder der Linken angehören, bekennen sich zu einem ausgeprägten Antiklerikalismus und huldigen einem Glauben an die Allmacht der Wissenschaft, zumal der Deutschen. Dort, wo man dem Deutschen Reich eher skeptisch begegnet, dort, wo man die Nähe zu Frankreich sucht, wird auch die Art und Weise des deutschen Kulturkampfes abgelehnt. Nicht uninteressant ist auch die Haltung der italienischen Katholiken. So sehr der Kulturkampf verurteilt wird, So sieht man doch immer wieder in der katholischen Presse, eine gewisse Verlegenheit gegenüber dem Zentrum als einer demokratischen Partei. Vom späteren Modellcharakter der Partei ist angesichts des Ausschlusses der Katholiken aus dem politischen Leben in Italien noch wenig zu spüren. So viel. Vielen Dank. Die besondere, vielleicht einzigartige Mischung von Sympathie und Ressentiments, die in Europa zwischen Italienern und Deutschen besteht, hat zur Folge, dass in Urteilen von der einen über die andere Seite, selbst wenn sie sehr übertrieben sind, fast immer ein Kern an Wahrheit ist. Und unter diesem Aspekt scheint mir dieses Panorama, welches Sie gegeben haben, der italienischen Stellungnahmen zum deutschen Kulturkampf höchst interessant und bedenkenswert zu sein, unter verschiedensten Aspekten. Und außerdem war es eine sehr interessante, in vieler Hinsicht erweiternde Fortsetzung der Diskussionen, die wir vorher über Liberalismus, Staat und dergleichen geführt haben. Und wir werden sicher darüber zu diskutieren haben. Gestatten Sie mir, dass ich einen Fehler korrigiere, der nicht der Ihre ist, sondern der italienischen Linkspresse. Bismarck hat bei der Beilegung des Kulturkampfs keinen Botschafter Deutschlands, sondern einen Gesandten Preußens, das ist was völlig anderes, an den Heiligen Stuhl geschickt. Über die größeren Fragen, die dann zum Teil eben die Diskussion von heute Morgen wieder aufnehmen, können wir am Nachmittag diskutieren. Wir haben jetzt etwas übergearbeitet. Wir können uns deswegen eine etwas längere Pause erlauben, denn ich habe gehört, dass dieses Referat, was wir dann im zweiten Teil des Nachmittags gehören, rund 45 Minuten sein wird. Ich schlage deswegen vor, dass wir 15.30 Uhr beginnen mit der Diskussion des Vortrages Weiß. Da haben wir eine gute halbe Stunde Zeit und più tardi alle 4:30 lei potrà fare la sua relazione, di modo che ci resterà anche una mezz'ora di discussione e in ogni modo chiudiamo prima delle 6. Grazie. Solche Seminare dürfen nicht in eine Überanstrengung, in eine fortdauernde Überanstrengung. Ich würde jetzt Text stehen, Berlin hatte ich das war halt über den Staatsbegriff, das habe ich, die Stadt ist an hier. Das im Zusammenhang mit dem Staat Parlament. Und wie ist das mit Ihrem Beitrag zum vorigen Seminar? Das habe ich hier abgelehnt. Ja, ist das nicht total identisch? Mit dem vorigen Seminar, das ging bis 1870. Damit er hat damit gar nichts zu tun. Mir kam manches so bekannt vor. Also, manches wiederholt sich ja auch. Ja, ja. Es ist gut, dass ich mich länger mit der Zeit befasse. Ich komme immer mehr dazu. Man muss die großen Durchgänge gehen. Sie sind jetzt kommt immer wieder dasselbe. Sicher, man kann da andere oder andere. Aber die Aussagen sind gleich. Bezeichnen wollte, eine Haltung, welche die Übergriffe des päpstlichen Systems Pius des IX., die Verhärtungen Syllabus und Fehlbarkeitsdogma eindeutig ablehnt, welche aber andererseits dem Staat nicht das Recht zugestehen wollte, mit staatlichen Machtmitteln gegen eine solche Entwicklung einzugreifen. Aber bitte, es steht alles zur Diskussion, die Destra Storica mit Bongi, Boglietti, die hochinteressanten Annäherungen an Preußentum und hegelianische Staatsauffassung, Crispi und Die Linke. Bitte, das Wort haben Sie. Ja, bitte, Frau Dr. Herrenlieben. Vielleicht machen wir eine kleine Liste. Und dann sehen wir mal, mit wie viel Interventi wir zu rechnen haben. Also als erster hat sich Frau Dr. Herrnleben gemeldet. Dann Herr Kollege Becker. Herr Scholtisek, nicht? Herr Stadler und Herr Ara. Da im Moment niemand anders sich meldet, können wir damit erst einmal die Liste als geschlossen betrachten. Bitte sehr, Frau Dr. Herrnleben. Ja, ich möchte noch mal auf den Aspekt eingehen, den Sie eingangs erwähnt haben, dass die italienische Rechte nicht sehr oder nicht prononciert deutschfreundlich gewesen ist. Und dass das sehr wichtig war für die Einschätzung Deutschlands, unter welchem Aspekt man jetzt Deutschland gesehen hat. Ich möchte das eigentlich noch verstärken, und zwar insofern, als ich mal in den Raum stelle, dass für die ersten Jahre der 70er Jahre, sagen wir mal bis 1876, der Kulturkampf einer der eminent wichtigsten Themen in Europa gewesen ist. Also Kulturkampf nicht nur als innenpolitisches Problem, sondern Kulturkampf auch als außenpolitisches Problem. Und dass unter dem Aspekt des Kulturkampfs eben die italienische Destra sich ziemlich distanziert zu Deutschland verhalten hat. Ich glaube, dass das ein Grundfehler Bismarcks war in seiner Außenpolitik, zu meinen, dass seine Kulturkampfpolitik bei Staaten, die also wiederum auch Probleme mit der Kirche haben, auf positiven Boden fällt. Das war ja ganz im Gegenteil der Fall. Und im Verhältnis zu Italien ist das also wirklich sehr ausgeführt, weil Italien ja eigentlich aus dem Grund eine Verschärfung des Kulturkampfes vermeiden wollte, aus dem Bismarck eigentlich eine Verschärfung des Kulturkampfes wollte. Italien wollte keinen stärkeren Konflikt zu Frankreich. Bismarck wollte den Konflikt mit Frankreich bzw. den auf einen anti-ultramontanen Kampf reduzieren. Also es sind da unwahrscheinlich viele gegenläufige Punkte. Und dann, was Sie erwähnt haben, eben gerade die Kirche innerhalb Italiens rechtlich abgesichert auf dem rechtlichen Boden, die Frage der Garantiegesetze. Auch da ist ja das bismarckische Deutschland und die italienische Rechte diametral. Bismarck hat sich ja von Italien geradezu verraten gefühlt, dass die Garantiegesetze beschlossen wurden, hat ja über Jahre versucht, immer wieder so also pressemäßig und so weiter dagegen zu agitieren. Und man kann jetzt an für sich fast den Kulturkampf im Verhältnis Deutschland-Italien oder die Bewertung des Kulturkampfes in Italien vielleicht sogar fast überspitzt sagen, nur dadurch, dass es den Kulturkampf gab, war das Verhältnis Deutschland-Italien nicht gerade das Beste in den frühen 70er Jahren. Also das ist jetzt wirklich sehr überspitzt ausgedrückt. Und nur durch den Kulturkampf war auch eine Annäherung an Österreich möglich. Und nur durch Österreich konnte Italien auch sehr stark seine Rechtspolitik gegenüber dem Papsttum durchführen. Also das sind jetzt alles wirklich sehr überspitzt ausgeführte Positionen, aber es sind da die Ansätze, glaube ich, sind schon da. Wenn man zum Beispiel 1875 sieht, wo nach der päpstlichen Enzyklika gegen die preußischen Kulturkampfgesetze Bismarck ja doch also relativ massiven Druck auf die italienische Regierung ausgeübt hat, um gegen diese Garantiegesetzgebung vorgehen zu können. Das hat in Italien also eine unendliche antideutsche Reaktion ausgelöst. Dann nur ganz nebenbei noch zu der Empörung der italienischen Linken, als die diskutiert wurde, ob man nicht dem Papst ein Exil in Fulda anbieten könnte. Die Frage wurde ja schon seit 1870, wurde ja darüber diskutiert. Fulda ist ja schon 1870, 71 im Gespräch, Trient war auch im Gespräch, Salzburg, Malta, welche Inseln da, Mallorca, Teneriffa oder so und der Gegend. Und Fulda war also auch im Gespräch und schon 1870, 71 hat Bismarck für Fulda plädiert, zumindest war er nicht abgeneigt, der Kaiser war damals sehr abgeneigt. Und zwar nicht, weil er jetzt das Papsttum unbedingt so mochte, sondern er wollte das Papsttum nach Deutschland holen und das Papsttum sozusagen von Angesicht zu Angesicht den deutschen Katholiken präsentieren und um dem Papsttum damit A, einen Schaden zuzufügen, das ja seiner Meinung nach außerhalb Roms in sich zusammenfallen würde, und auf der anderen Seite den deutschen Katholiken den Papst vorführen, um ihm zu zeigen, dass am Papst auch nicht das dran ist, was die Katholiken meinen. Also das ist eher eine negative Tendenz gegenüber dem Papsttum gewesen. Dann die Frage des Asyls, ich möchte da jetzt gar nicht näher drüber eingehen, aber das ist an und für sich bis 1974 sehr stark auch in Österreich diskutiert worden. Österreich hat es damals auch abgelehnt aus innen- und außenpolitischen Gründen, aber ich glaube, da ist beim Herrn Wozzecka da näher drauf einzugehen. Ja, das wäre es eigentlich. Also wie gesagt, ist meine Auffassung, dass der Kulturkampf oberflächlich gesehen eine Annäherung Italiens an Deutschland hätte leichter machen sollen. Es hat aber meiner Meinung nach die Annäherung die wirkliche Zusammenarbeit oft erschwert, und in dem Moment, wo die französische Restauration nicht mehr greifbar nahe war, hat es also auch für die Annäherung an Deutschland nichts mehr gebracht. Ja, vielen Dank. Zur Erklärung sage ich noch, Frau Dr. Herrnleben sollte eigentlich ein Korreferat halten. Das will sagen, dass jetzt nicht jeder der Intervenienten so lange reden sollte wie Sie. Aber was Sie gesagt haben, war eben eine Art Korreferat, als solches sehr willkommen. Ich würde nur hinzufügen, die Destra Storica war nie preußenfreundlich. Nein, nein. Und die Annäherung an Österreich ist schon unmittelbar nach 1866, aus vielen, vielen Gründen, die wir hier nicht diskutieren, zeigt diese Linie. Aber ist damit ein verschärfendes Moment bekommen? Zweifellos ein sehr verschärfendes Moment. Und die österreichische Regierung hat meines Wissens alles getan, um den Papst in Rom zu halten, dass er nur nicht auf die Idee käme, nach Salzburg oder Trient. Ja, beziehungsweise, das wäre, ja, wäre für Österreich eine Katastrophe gewesen, weil man hätte entweder den Papst bewachen müssen, dass er also nichts Ultramontanes anstellt, oder man hätte ihm helfen müssen, wieder nach Italien zurückzukommen. Das wäre beides eine Katastrophe für Österreich gewesen. Das ist ganz, ganz klar. Nur eben, ich meine das wirklich als verschärfendes Moment. Verschärft, ganz gewiss. Und nur mit Hilfe Österreichs war oft eine moderate italienische Kirchenpolitik möglich gegenüber. Ja, darauf werden wir sicher morgen noch wieder zurückkommen und Sie vielleicht dann auch noch etwas dazu sagen. Das sind eben jene Positionen intermedie, die eben zwischen der ultramontanen und der rabiat preußisch-etatistischen Auffassung standen. Vielen Dank. Wollen Sie? Ja. So, jetzt ist die Liste lang. Wollen Sie etwas übersetzen, bitte? Dunque, Frau Herrnleben è intervenuta per modificare o comunque rafforzare un'immagine del Kulturkampf, che intanto non era e non deve essere visto soltanto come un tema di politica interna, ma anche di politica estera, in quanto tale discusso in Italia, ma soprattutto per rafforzare una distanza enorme che c'è tra la destra storica e la Germania. Forse questo è uno dei motivi più grossi di critica e di dissenso in qualche modo nei rapporti con la Germania. E inoltre l'Italia non voleva esasperare in quest'epoca, specialmente all'inizio del Kulturkampf, se non ho capito male, i suoi contrasti interni, e quindi evitava precisamente quei motivi di contrasto che erano propri del Kulturkampf, che è uno dei più grossi motivi di reazione antitedesca in Italia nel periodo. E che era più comunanza tra Italia e Austria, che queste cose ecclesiastiche. Herr Becker, bitte. Ich wollte auf das Gegenstück dessen zu sprechen kommen, was Sie aller Breite ausgeführt haben, und hier auf ein besonderes Denkmodell. Die nationalliberale Historiografie in Deutschland hat ja bekanntlich die These aufgestellt, dass ein tiefgreifender, unüberwindlicher Gegensatz bestünde zwischen der romanischen, lateinischen Kultur und der deutsch-protestantischen Kultur. Man hat hier als Höhepunkt der deutschen Geschichte die Reformation angesehen. Man hat das Hohenzollernreich bekanntlich in die Tradition dieser Reformation gestellt. Und man hat den Romanismus, die römische Kultur mit Jesuitismus identifiziert und als undeutsch abgelehnt. Und Sie haben das einmal in Ihrem Referat auch erwähnt, wo Sie vom Gegensatz lateinisch-deutsche Kultur als einem Denkmodell sprachen, das auch in der italienischen Historiografie, im italienischen Deutschlandbild eine Rolle spielt. Meine Frage ist einfach eine Informationsfrage. Kann man das in Italien genauer feststellen, eine solche Vorstellung, oder wird etwas von Deutschland übernommen? Das wäre ja denkbar, dass dieses Modell in Italien aufgegriffen worden ist. Oder stellt man ihm ein Gegenmodell gegenüber, von derselben Schärfe etwa, dass man sagt, die italienische Kultur ist die lateinische und die deutsche ist abzulehnen? Unter anderem, weil sie Kulturkampf machen, das wäre besonders bekannt. Riesce. Dunque, sempre sulla storiografia nazional-liberale, che in qualche modo è espressione del contrasto antiromano del protestantesimo tedesco, questo sarebbe un filone Kleindeutsch, piccolo tedesco, storiografico. Il professore vuole sapere se in Italia può esserci in qualche modo un modello storiografico che si possa in qualche modo ravvicinare a questo nazional-liberalismo, fatte una salve naturalmente le differenze storiche tra i due stati. C'è proprio quella antitesi tra germanesimo come cultura superiore, romanismo come, come cultura minore, come sta nella tradizione della storiografia Deutsch, come lei diceva, Deutsch, Kleindeutsch, Nationalliberale. Herr Scholtisek, bitte. Ja, haben Sie das Mikrofon? Ich versuche mal laut genug zu sprechen. Na, es geht ja darum, dass wir das aufnehmen, dass wir so weit wie möglich aufnehmen, also es geht nicht ums laute Sprechen. Ruggero Bonghi hat bereits im Frühjahr 1871, also kurz nach der Reichsgründung, in der Nuova Antologia seinem Misstrauen gegen Deutschland, gegen dieses neue starke Deutschland breiten Raum gegeben und damit ja ein Gefühl vermittelt, was in ganz Europa zu finden gewesen ist und ventiliert wurde. Und ich glaube, der Kulturkampf wird in diesem unter diesem Aspekt etwas überbewertet. Ich meine, dass sich dieses Misstrauen gegen das neue Deutschland eben schon in dieser Zeit festmachen lässt, wo der Kulturkampf an und für sich noch gar nicht ausgebrochen ist. Und dieses Misstrauen, das richtete sich eben vor allen Dingen gegen Deutschland, weil man befürchtet hat, dass das Mächtegleichgewicht in Europa zerstört werden könnte. Gerade der Außenminister Visconti Venosta hat ja, wenn man das in den DDI mal nachliest, ständig die Furcht davor gehabt, dass eben das Equilibrio in Europa zerstört werden könnte. Und meiner Meinung nach hat der Kulturkampf diese Germanophobie zwar verstärkt, aber nicht ursächlich ausgelöst. Gerade bei Bonghi kann man sehen, dass dieser Widerstand oder die Furcht vor Deutschland schon da gewesen ist, bevor der Kulturkampf überhaupt Fuß gefasst hat. In qualche modo adombra nel Kulturkampf altri problemi, cioè quelli di un'eventuale preminenza, prevalenza tedesca e quindi problemi di equilibrio politico che possono alterare la carta politica europea del momento. Herr Stadler, bitte. Ja. Die französische Niederlage von 1870-71 hat ja in Frankreich einen eigentlichen Minderwertigkeitskomplex ausgelöst, der etwa seinen Ausdruck findet in der Schrift von Ernest Renan, La réforme intellectuelle et morale de la France. Der Tenor ist der, wir sind geschlagen worden, weil wir eben katholisch sind und der Katholizismus hat einfach versagt gegenüber dem Protestantismus. Italien hat ja keinen Krieg verloren, aber ich frage mich nun gerade am anhand dieses reichen Panoramas, das uns in diesem Vortrag dargeboten ist, gibt es eine ähnliche, sagen wir, romanisch-katholische Identitätskrise auch in italienischen Pressestimmen, dass man sagt, ja, wir haben irgendwie etwas versäumt in der geschichtlichen Entwicklung, wir haben ganz salopp gesprochen den falschen Trainer gehabt und deshalb dieser Rückschlag, den Frankreich sozusagen auch an unserer Stelle erlitten hat, oder wurde so weit nie gegangen, sagte man sich immer, ja, trotzdem sind wir als katholische Macht durchaus auf der Höhe der Zeit und das deutsche Vorbild geht uns eigentlich weiter nichts an. Das ist eine konkrete Frage an den Herrn Referenten. Ich danke. Professore chiede se c'è anche in Italia una crisi di identità in qualche modo del cattolicesimo dopo i fatti che si sono verificati, come in Francia, dove c'è questa sorta di complesso di inferiorità che porta a parlare di fallimento del cattolicesimo nei confronti del protestantesimo. Kollege Ara, per favore. Ja, Herr Weiß hat meines Erachtens nach mit Recht unterstrichen die Rolle, die die Auffassung des Staates im italienischen Bild Deutschland, Preußens bzw. Deutschland spielt. Und ich würde vielleicht hinzufügen, dass das italienische Urteil über den Kulturkampf, über den Verlauf des Kulturkampfes vom allgemeinen Urteil über die preußische und deutsche Staatsauffassung hängt. Und zum Beispiel würde ich sogar sagen, die historische Rede, wie mit Recht betont wurde, nie deutschfreundlich ist, aber gewisse Strömungen, und man braucht nur den Namen Sellers erwähnen, sind doch deutschfreundlich, ja. Und zwar diejenigen Mitglieder der historischen Rechte, die sozusagen einen ethischen Begriff des Staates haben, wie einen, den Begriff eines starken Staates teilen, die sind sowohl Befürworter der preußisch-deutschen Politik als auch sogar nicht unfreundlich oder sogar freundlich dem Kulturkampf gegenüber. Und dann nur eine kurze sachliche Frage, es würde mich interessieren, vielleicht habe ich es versäumt, in welcher Zeitschrift erscheint der Beitrag von Guido Padelletti über den preußischen Staat als Vorbild, das auch für Italien eventuell gut wäre. Vorrei ho rapidamente sottolineato come, a mio parere, il professor Weiss abbia con ragione sottolineato l'importanza che nella valutazione da parte dell'opinione pubblica italiana, della Prussia, rispettivamente della Germania, ha la concezione dello Stato. E forse la stessa valutazione del corso del Kulturkampf dipende in larga maniera da questo, dalle posizioni prese su questo problema più generale. E quindi in genere coloro che vedono, che condividono la concezione, quella che credono essere la concezione prussiano-germanica dello Stato, sono anche favorevoli al Kulturkampf, e quindi all'interno della destra, che pure è sostanzialmente non amica della Prussia-Germania, che la vede con una certa riserva, alcune correnti, ho fatto in particolare il nome di Sella, che condividono questa visione dello Stato forte, dello Stato etico, hanno una visione complessivamente positiva della Prussia-Germania e ritengono, almeno per quanto riguarda, questo l'ha sottolineato Chabot, il ruolo nuovo, laico di Roma, di poter anche in parte condividere il Kulturkampf. E poi una domanda relativa, non so se questo mi era sfuggito, al luogo in cui era uscito il contributo di Padelletti al quale il dottor Weiss ha fatto riferimento. Bitte, jetzt unser Präsident. Ja. Ich möchte nur eine Frage stellen. Wie haben die beiden Parteien, die beiden Lager, die Klerikale und die Antiklerikale in Italien reagiert auf diesen Überraschungscoup, den Bismarck ans Ende des Kulturkampfs gestellt hat, indem er Leo den 13., dessen Eitelkeit ja ihm bekannt war, und es war ja sicher eine richtige Spekulation, eingeladen hat, die Entscheidung über die Teilung der Welt Alexanders des VI. Wieder durchzuführen, indem er einen als Schiedsrichter zwischen dem Deutschen Reich und Spanien auftreten sollte in der Karolinenfrage, wo in Wirklichkeit zwischen Spanien, zwischen Madrid und Berlin bereits alles ausgearbeitet war, aber der Papst aufgerufen wurde, hier sozusagen den Akt des Alexander des VI., der Aufteilung der Welt zwischen Portugiesen und Spaniern, nachzuholen in der Frage dieser Inseln im Pazifik, wobei noch zu bedenken ist, dass ja Bismarck an sich ein Gegner, damals ein Gegner kolonialer Versuche war. Er riskierte also gar nichts, aber er, indem er sagte, man soll, der Papst soll diese Entscheidung treffen. Wie haben da die beiden Parteien reagiert? Wie hat die Linke reagiert, damit dass der Papst, der jetzt im Vatikan sozusagen konfiniert ist, gleichzeitig von Bismarck zum Weltschiedsrichter aufgerufen wurde? Wie hat die Civiltà Cattolica, wie haben die triumphiert darüber, dass nun der Papst sogar von Bismarck die Autorität, die höchste Autorität zugesprochen erhält? La domanda è, come hanno i due campi clericali e anticlericali reagito a questa furbissima mossa di Bismarck, che lui alla fine del Kulturkampf, per far la pace col Vaticano, ha invitato il Papa a fare da arbitro, cioè successore di Alessandro VI come arbitro fra la Spagna e il Portogallo, di farlo fra Madrid e Berlino per la questione delle Caroline, delle isole Caroline, che naturalmente non stavano per niente a cuore a Bismarck, che era di per sé contrario a imprese coloniali, ma che era stato spinto anzitutto dagli imprenditori, dalle ditte, grandi ditte hamburghesi, per imbaccarsi a una politica coloniale, e ben sapendo della grande anche vanità personale, mi sia scusato, che è noto che il bel Papa Pecci era estremamente vanitoso personalmente, si faceva continuamente dipingere dai più grandi maestri, fare statue eccetera, e che se si giubilava perché il cancelliere, che in quel momento era all'apice della sua fama in Europa come il più grande statista, offriva al Papa questa decisione di far da arbitro fra Madrid e Berlino, una cosa che era già risolta, una cosa di teatro simbolico. Come si reagiva in Italia, gli uni e gli altri? Herr Weber hat verzichtet, allora la parola al padre Martina. Vorrei soltanto notare, in relazione all'affermazione che ha fatto il professore Sabino, che forse si potrebbe sfumare un'affermazione, che il governo italiano non voleva aggravare i contrasti con la Chiesa dopo il 70, e in realtà c'era la questione degli ex aequatur, che il governo italiano chiedeva alla Santa Sede per la nomina dei vescovi, e la Santa Sede cercava di evitare questa richiesta e si stava per raggiungere un compromesso, ma sembrerebbe, almeno da alcune fonti che bisognerebbe esaminare con maggiore spirito critico, che proprio l'intervento di Berlino inducesse il governo italiano a rifiutare i compromessi e a esigere ad ogni costo la richiesta dell'ex aequatur, con la consegna al governo italiano delle bolle originali di nomina del vescovo. E la Santa Sede, dopo vari tentativi, dovette cedere e arrendersi. In questo senso si potrebbe dire che il Kulturkampf ha avuto un certo influsso in Italia per un aggravarsi del contrasto tra Chiesa e Stato. Poi ci sarebbe un'altra questione, ma non mi ricordo se è stata risposta qui a proposito del professor Baggio, tutta la questione dei cattolici intransigenti, degli autentici cattolici. Qui vorrei soltanto ricordare una polemica, una discussione storiografica che c'è stata una decina d'anni fa, forse anche di più, in parte anche sulla rivista di storia e letteratura religiosa, tra il Poulain e il Drullers, che il, per il Poulain l'intransigenza era un fenomeno strettamente connesso con il cattolicesimo, e invece per il padre Drullers della Gregoriana era un po' un caso patologico che appariva spesso, ma insomma non era né una necessaria conseguenza del cattolicesimo. Certo, uomini come Albertario, Scotton, Paganuzzi, Cavallanti, direttori dell'Unità Cattolica, eccetera, eccetera, non erano poi nella stessa, sempre ben visti dalla Santa Sede. Insomma, è un problema molto grosso, per cui adesso non è il caso di insistere. Grazie. Passiamo alla, alla signorina. Es kam eine Ergänzung, und zwar, dass die Regierung in Berlin Einfluss darauf genommen hat, dass sich der Konflikt zwischen italienischer Regierung und Heiligem Stuhl in der Frage der Einsetzung der Bischöfe verschärft hat, dass also ein Kompromiss abgelehnt wurde. Und ein zweiter Punkt, die Polemik vor einigen Jahren um die Frage, ob Intransigenza und Cattolicesimo ob die zusammengehören oder nicht. Ja, damit sind also alle Anfragen vorgetragen und ich bitte Herrn Dr. Weiß, auf einige zu antworten. Frau Herrenleben, ich möchte das durchaus unterstreichen, was Sie sagen. Selbstverständlich hat der Kulturkampf auch einen außenpolitischen Aspekt. Wichtig scheint mir in diesem Zusammenhang auch der Hinweis auf einen Aufsatz von Herrn Petersen, ich weiß nicht genau jetzt, wie das heißt, wo der erschienen ist, über die Zeit des Übergangs von der Rechten zur Linken und die Beziehung Italiens zu Deutschland. Es ist in einem Band von diesen Risorgimento-Bänden erschienen. Das Interessante ist ja hier also die Haltung Bismarcks, und hier kämen wir auf das ganze, auf das Italienbild. Bismarck müsste man mal zu sprechen kommen und den Wandel des Italienbildes, nicht? Zunächst muss man ja Italien erfinden, wenn es es nicht geben würde. Dann, naja, gut. Und dann während des Kulturkampfes die Idee von Bismarck, man müsste nur einige preußische Soldaten dahin schicken und dann könnte man den Papst da schon ausheben. Also das kommt ja auch irgendwo vor. Auf der anderen Seite hat natürlich das Verhalten der Italiener den Bismarck ungeheuer verärgert. Und in der Presse, beim Kaiserbesuch in Mailand 1875, da findet man also immer wieder, kommt er jetzt, der Bismarck, kommt er nicht, der Kaiser war uninteressant. Aber man wollte wissen, ob der Bismarck kommt, und als er dann nicht kam, dann war klar, er kommt deswegen nicht, weil wir im Kulturkampf nicht das gemacht haben, was er gewollt hat. Ja, ja. Ja, nun, der Bismarck hat ja am Anfang gedacht, die Rechte würde durchaus auf der deutschen Linie sein. Und zunächst war aber die Linke auf der deutschen Linie. Wie aber die Linke dann zur Regierung gekommen ist, ist auch nichts passiert. Ja, der Treibbund ist etwas später passiert. Aber zunächst, also am Anfang, passiert es noch nicht. Stimmt, ja. Und die Linke hat dann allerdings auch der Rechten immer wieder vorgeworfen, ihr seid ja schuldig, dass der Bismarck jetzt so skeptisch ist. Ihr habt das provoziert, das Ganze. Ich glaube, das ist eine Veranschaulichung zu dem. Was 1870, 71 die Haltung, ja, das kam, da habe ich nachher nochmal, vielleicht antworte ich dann dem Herrn, der Name ist mir jetzt entfallen, der die als dritter Redner gesprochen hat, da hinten, ja. Ja. Ich komme zu Herrn Becker, glaube ich, gleich. Oder soll ich noch mehr darauf eingehen? Nee. Ja, Ihre Frage ist natürlich so, dass ich jetzt wirklich eine Stunde noch länger ein Referat halten könnte. Ich habe das einmal ganz kurz etwas volkstümlich zusammengefasst in einem Artikel im Christ in der Gegenwart über römische und antirömische Mythen und bin da also auf diese Gegenüberstellung von Romanismo und Germanesimo eingegangen. Selbstverständlich gab es einen umgekehrten Mythos in Italien, also wenn in Deutschland Luther hochstilisiert worden ist zum Urvater des Deutschen Reiches. Also ich erinnere an Treitschke, Luther und die deutsche Nation, diese Rede 1883 zum Lutherjahr. So war es eben in Italien umgekehrt, dass hier man doch vor allem auf der Rechten, jetzt wieder wirklich bei der alten historischen Rechten, zu der Bongi gehörte, den Romanismus, und zwar einen Romanismus, der nicht nur Italien, sondern auch Spanien und Frankreich umfasst hat, betont hat als Gegenstück zu Deutschland. Vielfach war es so, dass man sagte, Rom ist das Zentrum der Ordnung in der Welt. In Deutschland, da regieren die Individualisten, dann passt dann Preußen wieder nicht ganz rein, aber das kommt dann später. Ja, es war dann so, dass man sagte, ja, die Preußen, die haben eigentlich das gemacht, was uns zugestanden wäre, nämlich den Staatsgedanken des alten römischen Reiches haben sie wieder erneuert. Ich kann aber da jetzt nicht weiter so ins Einzelne eingehen. Vielleicht interessant ist ein Artikel oder eine Artikelfolge im Osservatore Romano bereits 1867, wo vom Endkampf des Romanismo gegen den Germanesimo die Rede ist. Es geht ja also wirklich, es ist apokalyptische Züge trägt das Ganze, was da passiert jetzt. Ja, ja, also ich habe auch den Eindruck, dass gerade der Osservatore Romano um diese Zeit sehr stark von Frankreich her beeinflusst ist. Hier müsste man eben jetzt auch darauf eingehen, wie weit jeweils sowohl bei der Destra Storica wie auf der anderen Seite des Parteienspektrums bei der republikanischen Linken französische Gedankengänge wieder in Italien aufscheinen. Das ist also häufig der Fall. Ja, ich lasse das mal soweit. Vielleicht interessant, die Linke hat weithin die deutsche, die Ideologie der Nationalliberalen in Deutschland übernommen. Und das wird besonders deutlich etwa 1883 im Lutherjahr. Ich habe hier einiges, also da wird Luther also gefeiert in der linksliberalen Presse als der vigoroso atleta del protestantesimo und er ist also derjenige, der den deutschen Patriotismus verkörpert, Inkarnation des deutschen Geistes, die nichts gemein hat, der nichts gemein hat mit Syllabus und Infallibilität. Was ihn auszeichnet, ist die Tenerezza profondamente umana, sentimenta della realtà, istinto del possibile. Mit ihm hat die Razza Germanica den jahrhundertewährenden Kampf gegen die Razza Latina glücklich zu Ende geführt und ist zur Beschützerung der neuen Ideen einer neuen Zeit geworden. Ohne Luther, der die Deutschen aus den Fesseln des Mittelalters und der Kirche befreit hat, gäbe es keinen Lessing, Schiller, Goethe und Kant, hätte Deutschland nicht die erste Stelle in der europäischen Kultur errungen. So hat Luther eine zentrale Bedeutung nicht nur für alle Christen, sondern und auch nicht nur für die deutsche Nation, sondern für alle Liberalen der Welt. Ja, er ist, und der Ausdruck kommt tatsächlich vor, un santo laico. Und dagegen könnte man jetzt das Lutherbild der Katholiken stellen, das entspricht also, ist dann genau entgegengesetzt. Anhang der Aufklärung des modernen Unglaubens, der Revolution, des Sozialismus und der Anarchie, aber keineswegs der Freiheit und der Kultur. Ja, vielleicht so viel dazu als Veranschaulichung zu dem Ganzen. Dann Herr, ich entschuldige den Namen noch. Wie möchten Sie denn jetzt den Herrn nochmal. Herrn Schultisek. Schultisek, entschuldigen Sie, ich bin schon etwas älter und mir geht mit den Namen schlecht. Selbstverständlich hat Bongi sich schon sehr früh gegen Deutschland, also seine Misstrauen, seine Missstimmung gegen Deutschland geäußert und hat es immer wieder geäußert. Es gibt also dann 1914 eine Schrift, wo es heißt L'avversione del Bongi contro also la Triplice Allianza, wo alle diese Stellen zusammengetragen sind von einem gewissen Dovidio, wo Bongi sich gegen Deutschland ausgesprochen hat. Ich habe aber Äußerungen von Bongi gefunden, wo er im Laufe der Zeit tatsächlich einen Wandel seiner Meinung durchgemacht hat, gegenüber dem Deutschen Reich auch, allerdings nun in einer deutschen Zeitschrift, die Zeitschrift für Literatur, glaube ich, heißt das mit 2 T, für ausländische Literatur. Das genaue Jahr kann ich Ihnen gelegentlich angeben, ich habe es jetzt nicht im Kopf, es ist bereits in Anfang der 90er Jahre, wo er schreibt, also früher habe man ja in Italien mit den Deutschen nichts anfangen können. Unsere Väter und Großväter, die hatten also diesen Tedesco Grosso vor Augen, diesen großen Manciatore und diesen großen Krieger, den Tedesco Lurco, wie also Dante sagt. Aber in der Zwischenzeit habe sich da doch vielleicht einiges geändert und der Dreibund habe sich eigentlich bewährt. Also er kommt irgendwann mal zu dieser Ansicht. Später wieder hat er wieder andere Dinge geäußert, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, Bongi war einer der entschiedensten Gegner des neuen Deutschen Reiches. Ja. Vielleicht antworte ich zuerst Ihnen, Herr Ara, und zwar, weil sich das hier irgendwie anschließt, da wir Bongi gehört zur Rechten. Es ist also die pro-französische, ich würde sagen, die alte, wirklich die alte Rechte. Selbstverständlich gibt es in der Rechten, und ich habe das auch gesagt, eine ganze Reihe deutschfreundlicher Gruppierungen, und die vermehren sich nach 1870. Und 1871 kann man wohl, 1914 kann man wohl sagen, dass also sich jetzt in der Zwischenzeit das irgendwie ein, ja, dass die Waage jetzt ins Gleichgewicht gekommen ist, links stehen die Gegner Deutschland, rechts stehen die Freunde Deutschlands, so ungefähr, mit einigen Ausnahmen auch wieder. Es ist also sehr schwer, das im Einzelnen jetzt so festzulegen auf links und rechts. Es ist, wie ich gesagt habe, auch oft häufig regional bedingt. Sella kam aus Piemont, er kam nicht aus Mailand. Dann, ich erinnere an, nun ist Sella natürlich auch in Deutschland praktisch, hat er seinen Beruf, seine Berufslaufbahn angefangen, da irgendwie zum Bergwerken hat er da ja gearbeitet, also nicht als Arbeiter, sondern als Ingenieur. Und Sella war auf jeden Fall sehr begeistert von der deutschen Kultur, und zwar von der aufgeklärten protestantischen deutschen Kultur. Er war ja auch Freimaurer im Übrigen. Das spielt vielleicht doch eine gewisse Rolle. Also ich betone das, ich bewerte das nicht negativ. Solange waren ja alle Freimaurer. Ja, ja. Ich sage die ganze Welt, ja, ja. Und Sella war ein Freund Deutschlands. Es gibt, also ich möchte jetzt nicht auf die Hohenzollern eingehen, ich bleibe jetzt bei Sella. Bekannt ist ja sein Schreiben auch an Döllinger, dass er als Rektor der, als an den Rektor der römischen, als, ja, im Namen der römischen Universität an Döllinger als den Rektor der Münchner Universität geschrieben hat, im Zusammenhang mit, weniger eigentlich mit dem Altkatholizismus als mit dem neuen Deutschen Reich. Ich habe eine Stelle gefunden, ich müsste da noch näher nachgehen, wo Bismarck in diesen Jahren der Rechten sagt, er wünsche, dass Sella zur Regierung käme in Italien. Dann würde etwas vorwärts gehen. Ja, ich denke jetzt auch an Marcelli, ist ja auch ein Mann der Rechten, er kommt aus Neapel, nicht? General Marcelli und Neapolitaner. Dann später die Leute der sogenannten Mitte, um die, wie heißt es, Rassegna Revista Settimanale, also Sonnino und Salandra, die ja durchaus pro-deutsch gesinnt sind und mit ihrer Zeitschrift mit hinführen, den Dreibund mit einleiten, die Präparierung für den Dreibund vorbereiten. Also man kann nicht einfach jetzt das auf links und rechts verlagern, aber es gab eben in Italien verschiedene Gruppen, die sich um einzelne Persönlichkeiten, um einzelne Zeitungen geschart haben. Die Gruppen spielen eine größere Rolle, es gab ja auch noch nicht so fest umschriebene Parteien. Auch heute noch spielen die Gruppen eine große Rolle in Italien. Dann, ja auch Arbib habe ich ja genannt, den ganzen Kreis um Arbib. Der spielt natürlich eine ganz große Rolle in dieser Zeit. Der ist der antiklerikale Jude in Rom. Dann komme ich jetzt auf Ihre Frage, Herr Professor Stadler. Ich bin etwas, muss etwas passen. Ich habe eigentlich einen Minderwertigkeitskomplex der italienischen Katholiken wegen der Niederlage Frankreichs nicht feststellen können. Es gibt einen Artikel über die Deutschen und die Franzosen im Krieg in der Civiltà Cattolica, und dort werden sogar die Deutschen, nicht nur die Katholiken, sondern auch die Protestanten, werden sehr gelobt, weil sie eine innerliche Die Italiener sind etwas mehr äußerlich. Das findet sich ja auch bei Bongi, aber selbst in der Civiltà Cattolica habe ich das gefunden am Anfang. Dann überhaupt die Einstellung des Vatikans zu Preußen. Das ist ja das irgendwie Tragische an der ganzen Sache. Die haben ja erwartet zum Teil, dass jetzt die Preußen kommen und an die Stelle der Franzosen rücken und die Schutzmacht des Kirchenstaats werden. Da kommt dann noch eine unglückliche Äußerung von Arnim da dazu und noch einige andere Dinge. Also man hat wirklich geglaubt, wie es einmal heißt, Preußen wird il Pietro Angolare des Kirchenstaats. Und man hat das neue Deutsche Reich begrüßt, weil es nicht vom Volke ausgehe, sondern nach alter deutscher Tradition von den Fürsten und von den Städten, und weil der Herrscher seine Macht nicht vom Volke habe, sondern von Gott. Und man war also furchtbar überrascht, als der Kulturkampf kam. Das konnte man gar nicht begreifen. Das dauert eine ganz lange Zeit, bis die das überhaupt kapieren, was da passiert. Ja, also das ist... Vielleicht könnten Sie das nachher... Ich könnte Ihnen dann nachher auch die Quellenangabe genau geben. Das ist in einer linksliberalen italienischen Zeitung erschienen. Der Verfasser, den kann ich Ihnen leider nicht nennen, der steht nicht dabei. Also, ja, ich glaube, zu dem, was Herr Martina gesagt hat, brauche ich weiter nichts dazu sagen. Allora, sulla base della... Was? Ach so, Entschuldigung, Herr Wandruschka, die muss ich schon antworten. Ja, ich habe mir da eigentlich sogar einiges herausgesucht noch zu dem Jahr 1886. Vielleicht zitiere ich einfach mal, was hier im Corriere del Mattino, das ist also eine neapolitanische Zeitung, steht unter dem Titel Leone e Bismarck nach dem Schiedsspruch des Papstes wegen der Karolinen. Und der fasst ungefähr zusammen, was die Klerikalen oder was die vatikanische Presse auch jetzt sagt, und das stimmt, ich könnte das dann auch aus der La Voce hier zitieren. Ieri ancora per tutta la stampa clericale il principe cancelliere era un diocleziano germanico. Era il continuatore odioso degli Enrichi e dei Federici. Era l'aspis et basilicum della cattolicità. Oggi il nemico, il tiranno, il persecutore si trasforma taumaturgicamente grazie all'epistola pontificia in un excelsus vir, in un amplissimus princeps. Dotato di potissimo consiglio nonché di civile potenzia. Es geht so weiter in dieser Richtung, also altro che le metamorphosi del Nasone, also noch schlimmer als die Metamorphosen des Ovid. Ja, also da heißt es auch wieder, egli nemico acerrimo degli ultramontani, amico del Kulturkampf, è divenuto ora amico del Papa. Per ac, ja, das kann ich jetzt selber nicht mehr lesen, accomparsarsi oder wie? Le simpatie di Leone decimo terzo lo ha nominato arbitro nella sua faccenda delle Caroline, non importa se in questo modo le simpatie degli italiani. Also die Italiener sind nicht so begeistert von dem Ganzen. Die Katholiken sind begeistert. Ja. Es reicht das oder soll ich noch mehr bringen? Ja, ich werde hinterher noch in der Pause austauschen. Bitte, wenn Sie eine kurze... Sì, allora brevemente... Schwarzen und Roten international für die damalige italienische Öffentlichkeit sehr wichtig. Und das kommt deutlich aus dem Tagebuch des jungen Soninos hervor. Il tema dell'alleanza fra la internazionale rossa e l'internazionale nera è importantissimo per l'opinione pubblica italiana del tempo e viene fuori con molta nettezza dagli appunti del giovane Sonnino che segue la Comune a Parigi e che nota queste cose. Partendo dalla vasta letteratura esistente si può affermare, ma si può cercare appunto in essa, gli aspetti, ben noti aspetti di politica estera che il Kulturkampf naturalmente ricopre. Il dottor Weiss però sottolineava il ruolo centrale di Bismarck, secondo l'opinione italiana, almeno partendo dalla stampa, in particolare la stampa milanese pone continuamente al centro Bismarck dell'attenzione, mai per esempio l'imperatore di Germania. Riguardo al mito romanesimo antigermanesimo, in Italia esiste qualcosa di simile ma rovesciato. Intanto il romanesimo non si identifica con l'Italia ma con una più vasta area latina, anche spagnola e altro, un tempo controllata e informata da Roma, questo è Bonghi soprattutto. Del germanesimo e poi anche di questi aspetti di fine della cattolicità, nel 1867 l'Osservatore Romano dà una visione addirittura apocalittica dell'intera situazione con riferimento probabilmente ai rapporti Chiesa-Stato allora particolarmente gravi in Italia, e invece rispondendo al professor Becker, la sinistra che in parte adombra tematiche nazional-liberali. Un'altra considerazione interessante che avevo fermato era quella della razza germanica vista a un certo punto come l'ente difensore in qualche modo della modernità, della cultura moderna. Il Bonghi, infine, venendo ad un'altra domanda, e nonostante ogni possibile incomprensione non cela mai la sua avversione intanto all'impero, è uno dei più decisi avversari dell'impero e poi soprattutto alla politica che porterà agli accordi per la triplice alleanza. Nella destra storica per contro non mancano invece personalità come quella del Sella che sono addirittura pervase da ammirazione per la cultura tedesca, soprattutto protestante. Sul 70-71, sulla crisi appunto conseguente alla guerra, bisogna fare un po' d'attenzione prima di dire che in Italia ci sia un complesso di inferiorità, questo non emergerebbe dalle fonti disponibili. Grazie, vielen Dank. Lassen Sie mich nur im Zusammenhang der Einordnung in die deutsch-italienischen Beziehungen und Konflikte generell sagen, dass ja die italienische Nationalbewegung eigentlich schon seit 1848 Sorgen hatte vor einem zu starken Deutschland. Zweiter Punkt, das hat Herr Corsini im vorigen Jahr anhand von Quellen ja hier vorgetragen, wegen des Equilibriums. Der zweite Punkt, schauen Sie dieses Italienbild Bismarcks und die Italienpolitik Bismarcks, das können wir jetzt nicht klären, wir haben viele Einzelheiten gehört, man muss sehr genau unterscheiden zwischen der Situation des Jahres 1866, dann die Enttäuschung von 67-68, als Italien sich Österreich und Frankreich annähert, das Doppelereignis, die doppelten Ereignisse der Jahre 70-71, wo Italien zunächst daran denkt, an der Seite Frankreichs zu agieren und wo Garibaldi auf der französischen Seite kämpft. Andererseits die ganze ultramontane Komplikation um das Konzil, die schwierigen 70er Jahre, von denen Frau Dr. Herrnleben meines Erachtens in der sehr richtigen Perspektive gesprochen hat. Und dann die neue Konstellation ab 1882 mit der Linken, als der Dreibund zustande kommt. Also zwischen diesen Momenten muss man sehr genau unterscheiden, wenn man von einer Italienpolitik und einem Italienbild Bismarcks spricht. Was Sie angedeutet haben über einen Abnahme der Furcht vor Deutschland, ist zweifellos insofern richtig, als die Stabilitätspolitik Bismarcks vor allen Dingen dann seit den 80er Jahren, das ganze Vertragssystem, dass das eben sehr viele Sorgen, die man vor dem neuen Deutschland gehabt hatte, genommen hat und dass von daher dann eine gewisse Beruhigung und Veränderung eingetreten ist. Dass dann mit Wilhelm II. Die Angst verständlicherweise wiederkommt und dass dann ja auch die italienische Kultur, die italienische öffentliche Meinung sich innerlich so weit vom Dreibund getrennt hat, dass die Ereignisse von 1914-15 möglich geworden sind. Aber dies nur zur Ausweitung der Dinge, über die wir hier gesprochen haben. Vielen Dank. Es ist spät geworden. Ich glaube, bitte. Ja, eine Sache fehlt mir darin, in Italien mit Bismarck spielt, Italien spielt im politischen Programm und Handeln Bismarcks im Jahr 66, im Herbst 66, 67, 68 eine ganz große Rolle. Und zwar, dass trotz Garibaldi, Impresa di Mille, dann im Herbst in Palermo, der berühmten Giorno di Otto di Mezzo und so weiter sind. Und Bismarck sagt damals, ich weiß nicht wo, schreibt er, wir müssen uns das merken, wir dürfen unsere Zelte, nur unsere Grenzpfähle, unsere Deutschen, nur so weit nach Süden tragen, wie die Reformation gekommen ist. Also eigentlich auch Bayern werden sollen wir nicht dazu, weil, und schauen wir nur nach Italien, dass man da plötzlich den Süden dazu gekriegt hat, damit hat man sich einen ewigen Bürgerkrieg, das stimmt ja auch, eigentlich angeholt. Das ist ein Faktum, das eigentlich nie bedacht wird. L'Italia, l'esperienza dell'Italia nell'autunno del 66 ha avuto un effetto ritardatario sulla politica unificatrice della Germania, di Bismarck. E Bismarck, dopo questa esperienza di Palermo, dopo la guerra civile, il famoso brigantaggio, lui aveva già capito che la guerra, la lotta contro il brigantaggio era in verità una vera e propria guerra civile, e dice così: noi non dobbiamo spingere il senso unitario oltre i confini della riforma protestante. In quel periodo lui non pensa neanche, perché non prevede quello che poi è successo, pensa neanche a incorporarsi la Baviera o paesi non cattolici. Dice la Prussia ha già troppi cattolici, con la Renania, con la Slesia, eccetera, abbiamo già troppi cattolici, non dobbiamo annetterci la barriera, eccetera. Poi naturalmente gli avvenimenti cambiano questa sua idea. È un fatto che viene spesso trascurato perché si pensa già una idea che per esempio compianto Roberto Cessi a Venezia nel 66 ha detto che lui andava verso la guerra con le tre guerre di unificazione. Non è vero niente, lui in quel periodo non sperava, non era ancora politico tedesco ma politico prussiano e aveva paura di ammettersi troppi cattolici. Und Roberto Cessi, abgesehen davon, dass er mit dir zu hart umgegangen ist, war kein guter Kenner der bismarckischen Politik. Sicherlich. Insofern brauchen wir uns daran nicht sehr lange. Ja, die Meinung auch heute noch. Na, das würde ich nicht sagen. Aber das ist wieder ein ganz klein wenig ein anderes Thema. Und wir könnten darüber jetzt lange diskutieren, auch über die Schritte Bismarcks, übrigens auch über die vorsichtigen Schritte seiner Italienpolitik, die du ja alle bestens kennst. Aber dann würden wir uns jetzt hier zu viel Zeit nehmen, die wir brauchen, um den nächsten Vortrag über die Linke zu hören. Also vielen Dank und über Bismarck können wir dann woanders noch weiter diskutieren. Ich würde vorschlagen, dass wir eine Viertelstunde oder zehn Minuten Pause machen. Dobbiamo purtroppo stringere, vi chiedo perdono, ma poi cominciamo con la conferenza. Nein.